Hallo und herzlich willkommen im Jahre 2017. Ja, hier, ich bin's, der Oliver, aus Kiel. 2017 hat begonnen. Es ist der 9.1. Und ich schicke mal eine Nachricht um den Planeten. Oder auch nur zu dir. Je nachdem, wie weit du diese MP3-Datei weiterverteilst. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Du hattest ein schönes Weihnachtsfest und einen ganz, ganz tollen Silvesterabend. Bin natürlich sehr gespannt zu hören, was da los war bei dir. Und berichte dann natürlich auch gleich mal ein wenig von meinen Erlebnissen um die Feiertage herum. Aber bevor es losgeht, ich habe natürlich auch wieder eine wunderbare Auswahl an Musik, was? Musik, und zwar habe ich mal wieder eine Auswahl aus den 80ern genommen, weil ich dachte, es ist jetzt 2017, da kann man wieder was aus den 80ern hören. Und ja, ich würde mal sagen, es geht mal los mit Don't Worry, Be Happy. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. But don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry. Be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry. Don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. So, genau. Was hast du gesagt? Hast du geschimpft? Ah, ich dachte, du hast schon wieder geschimpft. Ja, Silvester. Das war sehr, sehr aufregend hier bei uns. Und zwar waren wir erst irgendwann bei meinem Bruder und seiner neuen Frau. Die haben ja geheiratet und den 5 Kindern, die waren alle da. Sanna hatte sich am Tag zuvor die Fritteuse ausgeliehen und, oder war es auch am gleichen Tag? Ich weiß es gar nicht mehr. Ein Tag zuvor. Und hat dann lecker vegane Berliner gemacht, hier selber gemacht, nicht gekauft und in die Fritteuse gelegt, das ist ja Quatsch, sondern selber gemacht. Und ja, genau, die haben wir da mitgebracht und dann haben wir da, mein Vater war auch noch da. Und dann haben wir da irgendwie 2 Stündchen oder so verbracht mit viel Tohuwabohu und so. Und ist ja auch immer was los, ne? Ist ja, die Jüngste ist jetzt ja, glaube ich, 9 Monate oder 8 Monate alt. Und ich glaube, der Älteste ist irgendwie 8 oder 9, weiß ich auch nicht genau. Ich kenne mich ja da nicht so aus mit Kindern. Aber das war ganz in Ordnung. Und dann sind wir nach Hause gewatschelt, neben der Fahrt gefahren und haben, glaube ich, Sanna hat noch Spinatlasagne gemacht und dann haben wir Captain Fantastic geguckt und danach sind wir dann ins Bett gegangen um 10 oder kurz nach 10. Und dann natürlich um 12 aufgewacht und uns gefreut, dass die Leute alle so viel Geld ausgeben, um zu knallen und Müll zu machen. Ist ja eigentlich nicht anders als jeden Tag, denn Menschen geben gerne jeden Tag Geld aus, um Müll zu machen. Geld ist aber auch wirklich wichtig und ist aber auch cool. Ich glaube, Geld ist 2017 auch wieder sehr, sehr angesagt und sehr cool. Also falls du Geld besitzen solltest, behalte es doch. Das ist eine gute Investition. Nee, genau. Und dann waren wir dementsprechend müde und haben am nächsten Tag dann die Fritteuse zurückgebracht zu Fuß und haben natürlich Müll gesammelt, ist ja klar. Nein, haben wir nicht. Und genau, so war das. Silvester. Dann geht's jetzt hier mal weiter mit dem nächsten Lied. Und zwar Billy Idol mit White Wedding. Sister, what have you done? Superman. Hey, little sister, who's the one you want? Hey, little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Hey, little sister, who is it you're with? Hey, little sister, what's your vice and wish? Hey, little sister, shotgun, oh yeah. Hey, little sister, who's your Superman? Hey, little sister, shotgun. Nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Ow! Genau. Ansonsten Weihnachten, ja genau, Weihnachten. Fest der Geschenke. Wir haben das, dieses Jahr war das so, dass Sanna und ich haben uns gar nichts geschenkt. Und in der Familie war das so, dass jeder hat einen gezogen, den er dann beschenkt hat. Ich hatte dann die Mutti von Sanna und habe ihr einen Weihnachtskalender geschenkt mit Fotos, ein Jahreskalender, so ein Kalender mit Fotos von Sanna und Sanna, genau. Ja, ich habe ein schönes Spiel des Jahres bekommen, Spiel des Jahres 2016, Codenames kann ich nur empfehlen. Macht auf jeden Fall Spaß. Wir haben es bis jetzt leider nur zu zweit gespielt und da macht es aber schon Spaß und ich kann mir vorstellen, dass es mit mehreren Leuten auch noch mehr Spaß macht. Weihnachten war ich dann arbeiten am 24. Die Stimmung auf Arbeit war so mittelmäßig und ich selber hatte auch nicht so große Lust. Es gab dann Klops mit Was war das denn nochmal? Ach, das war doch so eine eklige Pampe irgendwie, ne? Irgendwas mit Fleisch. Ich komm schon nicht. Also auf jeden Fall irgendwie Fleisch. Und so Klöpse in so einer Soße. Ich weiß es nicht mehr. So ein festliches Mahl auf jeden Fall. Genau, und abends haben wir dann hier der Grinch geguckt und Sanna hat da bestimmt auch noch wieder was gekocht. Und dann sind wir am nächsten Tag losgefahren zu ihren Eltern nach Bielefeld und dort sind dann auch der Bruder mit seiner Frau von Sanna angekommen. Und dann haben wir 2 Tage lang gegessen und gegessen und gegessen und gegessen. So ähnlich war das ja bestimmt auch bei euch. Nee, es war aber sehr schön. Schöne Stimmung und alle waren soweit gut drauf. Und wir haben auch ein bisschen mal was gespielt, glaube ich. Ja, doch. Das war alles ganz cool. Das Wetter war ja nicht so gut, dass man nicht so viel rausgehen konnte, aber es macht ja nichts, denn wir hatten ja genug zu essen. Dann kommt jetzt hier mal Cameo mit Word Up. Down, penny, like dance, Ja, wie ist es denn eigentlich mit dem Geldverdienen bei euch? Also ich gehe ja immer noch zweimal die Woche vielleicht so arbeiten, verdiene dann Geld, indem ich zweimal die Woche arbeiten gehe und war gerade heute erst wieder beim Plasmaspenden. Ja, was hältst du denn davon? Plasmaspenden. Was hältst du denn davon, vom Plasmaspenden? Kannst du vielleicht mal kurz ein Statement geben? Jo, finde ich gut, aber keine Zeit für. Wieso? Zweimal die Woche arbeiten und dann kann man doch irgendwie montags und freitags zum Beispiel dahin, oder? Also man hat doch genug Zeit. Andere Menschen müssen jeden Tag arbeiten und kriegen kein Geld dafür. Ah, andere Menschen oder meinen Sie jetzt sich persönlich? Andere Menschen und ich persönlich. Danke. Ja, ich bin auf jeden Fall spenden gegangen und war heute auch mal 82,4 Kilo. Ja, ich sage auch mein Gewicht. Ich habe kein Problem damit. 82,4 Kilo. 2 Kilo werden immer abgezogen. Und dann war ich halt bei 80,4 und ab 80,1, glaube ich, muss man die volle Spende abgeben. Also nochmal 20 Milliliter mehr oder 40, ich weiß nicht genau. Und dann gab es 24 Euro. Ja, genau. Das so zum Geld, ne? Ist ja auch, wie gesagt, wichtig. Habe ich ja vorhin schon drüber gesprochen. Ich glaube, 2017 wird Geld auch nochmal ziemlich cool. Auf Arbeit ist sonst alles wie immer. Ich arbeite immer noch dort in diesem Heim. Und ja. Da kommen mal Leute, mal gehen ein paar Leute. Und richtig. Das könnte sich aber. Entschuldigung, ich muss einmal aufstoßen. Könnten Sie bitte kurz weghören? Das könnte sich aber dieses Jahr vielleicht ändern. Man weiß ja noch nicht genau, was das Jahr 2017 bringt. Ich möchte da auch nicht zu viel verraten. Es ist auch eigentlich gar nicht so spannend. Oder doch, man weiß es nicht. Ich verrate lieber nichts, sondern moderiere den nächsten Song an. Hier kommt nämlich Michael Jackson mit Billie Jean. Thank you. Musik, Musik, Musik. Das ist natürlich auch ein großes Thema immer noch bei mir. Und zwar kann ich dazu nur so viel sagen. Ihr habt ja das Album bekommen. Hoffe, du hast es auch schon gehört. Und ja, würde mich über eine kurze Rückmeldung natürlich auch nochmal dazu freuen und würde mich auch freuen, wenn du es dir nochmal auf der Soundcloud-Seite von mir einfach bei Google Ethan Foley Soundcloud eingeben, dir es auch da nochmal anhörst, damit ich dort Plays bekomme. Das wäre natürlich sehr schön. Ja, ich arbeite auch schon wieder an einem neuen Album. Der Titel des Albums könnte noch geheim sein, aber ich verrate ihn jetzt hier schon einmal. Und zwar heißt das neue Album Das Geheimnis der Tiere. Ja, es macht mir immer noch sehr viel Spaß, Musik zu machen. Ich habe zwar immer noch ein wenig Selbstzweifel, was meine künstlerische Eigenkomposition angeht oder auch meine Individualität als Künstler. Aber daran arbeite ich auf jeden Fall. Ja, ansonsten geht es mir gut, beziehungsmäßig kann ich nicht klagen. Dort ist soweit alles in Ordnung. Bitte? Nur in Ordnung ist natürlich untertrieben. Ich bin relativ glücklich. Relativ ist jetzt natürlich auch so ein Wort, das kann mehreres bedeuten. Dazu doch einfach mal im Duden nachschlagen. Ja, genau. Ich habe heute gerade erst wieder gedacht, dass ich mir vorstellen kann, noch eine längere Zeit in einer Partnerschaft mit Sanna oder vielleicht auch einer eheähnlichen Beziehung zu leben. Wobei natürlich wieder die Frage ist, was ist denn in einer Ehe anders als in einer Beziehung, die zwischen Paaren oder Menschen besteht, die nicht verheiratet sind. Dazu kann ich natürlich einiges sagen, mache es aber nicht. Ja, kurzes Update zu Sanna. Die schnibbelt immer noch fröhlich an den Leichen herum, zieht ihnen zum Beispiel Hoden aus dem Sack oder ein Gehirn wird aufgeschnitten. Solche Sachen muss ich mir hier jeden Tag anhören. Da brauche ich dann meine Horrorfilme gar nicht mehr, die ich natürlich sehr gerne schaue. Da vielleicht auch nochmal ein aktueller Tipp, der Filmtipp, und zwar The Lobster. Ist jetzt nicht unbedingt Horror, ist auch ein bisschen spooky, aber auf jeden Fall ein sehr guter Film. Schau ihn dir mal an. Ja. Dann würde ich sagen, habe ich wieder mal zu viele Lieder runtergeladen. Zu viele Lieder gekauft. Denn ich bin hier schon am Ende und freue mich natürlich irgendwie von dir etwas zurückzubekommen. In Audioform oder auch schriftlicher Form. Hier noch einmal meine Adresse. Michelsenstraße 25 in 24114 Kiel. Genau, dann würde ich sagen, hab einen wunderschönen Tag, eine schöne Woche, eine schöne Nacht, wann auch immer du das hörst, und ich hoffe, es geht dir gut. Ich beende diese kleine Botschaft an dich mit Run-DMC. Herzlichen Glückwunsch. This speech is my recital. I think it's very vital to rock a rhyme. That's right. On time. It's tricky. It's the tight. Here we go. It's tricky to rock a rhyme. To rock a rhyme. That's right. On time. It's tricky. It's tricky. Tricky. Tricky. Tricky. It's tricky to rock a rhyme. To rock a rhyme. That's right. On time. It's tricky. Tricky. Tricky. Tricky. Tricky. I met this little girlie. Her hair was kinda curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early. These girls are really sleazy. All they just say is please me, or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy.